10. Vom Testwahn zum Lockdown. März 2020. Zu den größten Auffälligkeiten in der Corona-Krise gehörte der eigenwillige Umgang mit medizinischen Grundbegriffen. Die Erkrankung, die Christian Drosten, wie erwähnt, sachlich richtig als milde Erkältung bezeichnet hatte, wurde in Politik und Medien ähnlich behandelt wie Ebola, die Pocken oder die Pest. Man sprach von Infizierten, Verdachtsfällen und Covid-19-Erkrankten, wo man in mehr als 80% der Fälle bloß Menschen meinte, die husten, schnupfen oder schlicht und einfach gar nichts hatten, die sogenannten asymptomatisch Erkrankten. Die Grenzen der Sprache sind die Grenzen unseres Denkens. Und wo es rund um das Coronavirus sprachlich nichts Harmloseres mehr gab, da war auch diese spezielle Erkältung nicht mehr harmlos zu denken. Jeder positiv Getestete war nicht weniger als ein potenzieller Fall für die Intensivstation, ein möglicher Superspreader, ein Superverbreiter, ein radikal von der Gemeinschaft zu trennender Todesbote. Bald wurde in den Statistiken die Rubrik Genesene eingeführt. Für all diejenigen positiv Getesteten, die dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen waren. Mit banger Erleichterung wurde das rasche Anwachsen dieser Zahl registriert, doch kaum jemand stellte die naheliegende Frage, wie konnte jemand genesen, der zuvor gar nicht erkrankt war, wie die große Mehrheit der Fälle. Der PCR-Test, den das Team um Drosten entwickelt hatte, wies Virusmaterial nach, keine Krankheit. Offen blieb dabei vieles. War das nachgewiesene Material in jedem Fall auch vermehrungsfähig, also überhaupt in der Lage, eine Krankheit auszulösen? Befand sich in den Atemwegsorganen des Getesteten eine ausreichende Menge an Viren, um ihn krank zu machen? Oder war die Viruslast dafür zu gering? Solche wesentlichen Fragen konnte der PCR-Test mit seiner simplen Einteilung in positiv und negativ nicht beantworten. Zudem wies der Test eine technisch bedingte Falsch-Positiv-Rate auf, deren verzerrender Einfluss auf die Ergebnisse desto gravierender wurde, je mehr die Verbreitung des Virus in der Bevölkerung zurückging, wie es ab April 2020 zu beobachten war. Ein Bericht des Deutschen Ärzteblatts kam am 12. Juni zum Ergebnis, dass ein PCR-Test unter bestimmten Umständen sogar in der Mehrzahl der Fälle falsche Ergebnisse liefern könne. Der positive Vorhersagewert ist mit 0,30 erschreckend gering. 70% der als positiv getesteten Personen sind gar nicht positiv, ihnen wird aber Quarantäne verordnet. Sogar Jens Spahn räumte dieses Problem 2 Tage später ein, allerdings ohne erkennbare Konsequenzen auf das Testgeschehen oder die Medienberichterstattung dazu. Ein positives PCR-Testergebnis ließ sich, seriös betrachtet, nur als erster Hinweis auf eine gesundheitsgefährdende Virusinfektion deuten. Nicht umsonst wiesen zahlreiche Hersteller darauf hin, der Test sei nicht zur Diagnose, sondern nur für Forschungszwecke geeignet. Für eine verlässliche Diagnose bedurfte es weiterer Überprüfungen. Diese fanden in der Regel aber nicht statt. Stattdessen verließ man sich in den meisten Fällen völlig auf den vermeintlich hochmodernen Test, den schließlich auch die WHO empfohlen hatte. Abgesehen von den Schwachpunkten des PCR-Tests stellten sich noch ganz andere Fragen. Bis Ende März 2020 waren in Deutschland Influenzaviren wesentlich verbreiteter als Coronaviren. Laut der virologischen Überwachung des Robert-Koch-Instituts, die auf Daten angeschlossener Arztpraxen beruht und die unabhängig von der Corona-Krise schon seit vielen Jahren kontinuierlich durchgeführt wird, lag 2020 in allen Märzwochen der Anteil an Influenza-Positiven in den untersuchten Proben um ein Vielfaches über dem Anteil der Corona-Positiven. Ausdrücklich wurde auf den Erreger SARS-CoV-2 getestet. Mit einer wöchentlichen Probenanzahl im dreistelligen Bereich handelt es sich vom Umfang her um eine eher kleine, laut Angaben des Robert-Koch-Instituts, aber für Deutschland repräsentative Untersuchung. Dass die Influenza im März 2020 verbreiteter war als Covid-19, ist ein unstrittiger Fakt. Ebenso, dass die Influenza für Risikogruppen eine sehr tödliche Krankheit ist. Laut Schätzungen des RKI starben allein innerhalb der vergangenen 10 Jahre in 4 Wintern jeweils über 20.000 Menschen in Deutschland an Influenza. Influenza und Covid-19 weisen annähernd gleiche Symptome auf. Ohne Labortest ist nicht zu sagen, welches Virus den hustenden, verschnupften, fiebrigen Patienten befallen hat. Sowohl bei der Influenza als auch bei Covid-19 führt meist eine Lungenentzündung zum Tod. Das sich daraus ergebende Problem ist offenkundig. Bei dem ab Anfang März explodierenden Testgeschehen, pro Woche kam es zu mehreren hunderttausend Tests, wurde nicht auf Influenza, sondern nur auf Corona getestet. Daher ist es nicht nur möglich, sondern auch sehr wahrscheinlich, dass man bei vielen, wenn nicht bei den meist positiv Getesteten, im März auch Influenza-Viren hätte nachweisen können, wenn man denn danach gesucht hätte. Die höchsten täglichen Todeszahlen bei Covid-19-Fällen in Deutschland meldeten die Behörden zwischen Anfang und Mitte April. Da es von der Infektion bis zum Tod etwa 3 Wochen dauert, hatten sich diese Menschen im März infiziert, also zu einem Zeitpunkt, als die Influenza noch um ein Vielfaches so stark verbreitet war wie Covid-19. Die Preisfrage lautet nun, wie kann sichergestellt werden, dass die Corona-Toten in jener Zeit tatsächlich an Covid-19 und nicht an der Influenza verstorben sind? Die Antwort darauf ist so einfach wie brisant. Eine solide Aussage darüber ist nicht möglich. Die Annahme, nicht Influenza, sondern allein Coronaviren hätten all diese Todesfälle ausgelöst, ist reine Spekulation und nicht bloß unbelegt, sondern in hohem Maße unwahrscheinlich. Man darf annehmen, dass zumindest einigen der zuständigen Fachleute beim Robert-Koch-Institut, dem Bundesgesundheitsministerium und den Landesbehörden diese Zusammenhänge auch klar waren. Die Tatsache, dass bis auf wenige Outsider wie Wolfgang Wodarg, aber niemand von ihnen öffentlich darauf hinwies, zeigt, wie groß der politische Druck in dieser Frage von Anfang an war. Jeder Experte aus den verantwortlichen Gesundheitsinstitutionen konnte beim Blick in die Nachrichten erkennen, dass Regierung und Medien sich festgelegt hatten und es keinen Raum mehr gab für grundsätzlichen Widerspruch. Sich der Pandemiemaschine in den Weg zu stellen, erforderte, was die eigene Karriere anging, geradezu selbstmörderischen Idealismus. Besser man blieb im sicheren Rudel, heulte mit den Wölfen oder hielt den Mund. Diese politische und medizinische Lage bildete den Hintergrund zum Ende März beschlossenen sogenannten Lockdown, einem weitgehenden Stopp des öffentlichen Lebens, wie es das nie zuvor gegeben hatte. Der Weg dahin sei kurz skizziert. Am 4. März schloss die italienische Regierung alle Schulen und Universitäten und regelte am folgenden Wochenende weite Teile des Landes ab. Mehr als 10 Millionen Bürger durften ihre Regionen nicht mehr verlassen. Man kopierte erneut die radikalen Maßnahmen Chinas. Am Montag, dem 9. März, stürzte der DAX so stark ab wie zuletzt nach den Terroranschlägen am 11. September 2001. An der Wall Street wurde der Börsenhandel zeitweise ausgesetzt. Die Tagesschau erwähnte das am Abend dennoch nur am Rande. Denn zur Spitzenmeldung hatte man ein ganz anderes Großereignis erhoben. Die ersten beiden Corona-Toten in Deutschland. Es handelte sich um eine 89-jährige Frau und einen 78-jährigen Mann, bei dem eine Vielzahl von Vorerkrankungen festgestellt worden war. Dass die Redaktion der wichtigsten Nachrichtensendung des Landes entschied, das Ableben von 2 schwerkranken alten Menschen zur Spitzenmeldung zu machen, ließ tief blicken. Die Medien hatten diesem Ereignis förmlich entgegengefiebert. Wann, endlich, würden die ersten Deutschen sterben? Traurig aber wahr. Die Situation war zu diesem Zeitpunkt nicht medizinisch außer Kontrolle geraten, sondern medial. Am 10. März erklärte die Regierung in Rom ganz Italien zur Sperrzone. Von Mailand bis Palermo galt ein pauschales Versammlungsverbot. Niemand durfte mehr das Haus verlassen, außer zum Arbeiten, Einkaufen oder für einen Arztbesuch. Historisch gesehen war das beispiellos. Restaurants mussten um 18 Uhr schließen, das soziale Leben erstarb. Ganz Italien wurde zur Schutzzone, so der Ministerpräsident. Damit hatte man China, was die Schärfe der Maßnahmen anging, nun sogar überholt. Dessen Präsident Xi Jinping erklärte derweil bei einem Besuch in Wuhan am gleichen Tag frohen Mutes, die Epidemie sei im Wesentlichen eingedämmt. Am 11. März, man meldete weltweit 4000 Corona-Tote und nicht nur in China, sondern auch im stark betroffenen Südkorea ebbten die Ausbrüche den offiziellen Zahlen zufolge bereits deutlich ab, erklärte die WHO die Krise überraschend zur weltweiten Pandemie. Die Gründe für diesen Beschluss blieben undurchsichtig und vage. Man denke, so der WHO-Chef, dass international bislang nur zu wenig unternommen werde. Daher läutete man nun die Alarmglocke. Regierungen überall in der Welt müssten aktiver werden und insbesondere die Krankenhäuser für den zu erwartenden Ansturm vorbereiten. In Deutschland näherte sich der Lockdown nun mit Riesenschritten. Die Bundesliga, nationales Heiligtum, stellte den Spielbetrieb ein. Am gleichen Tag, einem Freitag, dem 13., begann die Tagesschau mit einer Bombe, deren Detonation in den folgenden Wochen Familien überall im Land an den Rand des Nervenzusammenbruchs führen sollte. Tagesschausprecher Jan Hofer erklärte mit sanfter Stimme und milde lächelnd: Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Millionen Eltern in Deutschland werden sich von Anfang nächster Woche an selbst um die Betreuung ihrer Kinder kümmern müssen. Fast alle Bundesländer haben heute die Schließung ihrer Schulen und Kindertagesstätten beschlossen oder den Unterricht eingestellt. Ziel ist es, eine schnelle Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Damit zog die Regierung dem normalen Leben im Land vollends den Stecker. Ohne Kinderbetreuung wurde das Leben von berufstätigen Eltern auf den Kopf gestellt. Was sich in der oberen Mittelschicht, wo viele Journalisten und Politiker zu Hause waren, noch als ungewohnte Unannehmlichkeit oder sogar endlich Zeit für die Familie verkraften ließ, bedeutete für Angestellte und Freiberufler mit geringem Einkommen und kleinen Kindern oftmals ein existenzielles Chaos. Die Regierung blieb dafür auffallend blind. Außer guten Ratschlägen kam kaum Hilfe aus Berlin. Zusätzlich wurden Besuche in Altenheimen untersagt und deren Bewohner, die sowieso schon im gesellschaftlichen Abseits standen, damit vollständig isoliert und der Vereinsamung überlassen. Eine schlimmere Strafe ließ sich für diese Menschen kaum denken. Es war das eine, Risikogruppen und insbesondere alte Menschen durch besondere Vorsichtsmaßnahmen zu schützen, aber etwas ganz anderes, pauschale Besuchsverbote auszusprechen und die Altenheime damit zu einer Art Isolationsknast zu machen. Die Krise zeigte deutlich, dass die Menschen im Lande, so Angela Merkel, als willfährig zu lenkende Manövriermasse betrachtet wurden, über die man, desto freier verfügen zu können, meinte, je schwächer und hilfloser die Bürger waren. Alte und Kinder hatten da ganz schlechte Karten. Am nächsten Tag, Samstag, dem 14. März, erschien der Spiegel mit einem Notfallmediziner in Schutzkleidung auf dem Cover, der zwischen den Planen eines Lazarettzeltes stand. Die Überschrift lautete: Sind wir bereit? Gefühlt stand man kurz vor dem Weltuntergang, während real zu diesem Datum insgesamt 8 Corona-Tote in Deutschland zu verzeichnen waren. Spiegelautor und Relotius-Förderer Ulrich Fichtner ließ sich von solchen Kleinigkeiten nicht beirren. Voll düster, prophetischer Vorahnung raunte er: Wenn die Toten gezählt sind, wird sich das System einige unangenehme Fragen stellen müssen. Wie konnten Regierungen und Staaten die aufziehende Gefahr verkennen? Und warum waren sie bis zuletzt unfähig zu entschlossener Aktion? Tatsächlich stellten sich einige Wochen später ganz andere Fragen. Am gleichen Tag begann die Stadt Berlin in überraschender Geschwindigkeit und Härte damit, Italien zu kopieren. Der Senat beendete per einfacher Verfügung das öffentliche Leben in der Hauptstadt. Alle Kneipen, Clubs, Messen, Kinos und Theater durften ihre Türen nicht mehr öffnen. Sogar die Kirchen, die sich das gefallen ließen. Sämtliche Versammlungen von mehr als 50 Menschen wurden pauschal verboten, somit auch jegliche politischen Demonstrationen. Ein frontaler Angriff auf das Grundgesetz. In den Medien bezeichnete man dieses rabiat autoritäre Vorgehen unbeholfen als Shutdown. Ein bisher nur aus den USA bekannter Begriff. Dort verwendet, wenn sich miteinander verzankte Abgeordnete nicht auf die Verabschiedung eines gemeinsamen Haushalts einigen konnten und deshalb die öffentlichen Einrichtungen schließen mussten und das Land blockiert war in der geiselhaft überforderter Politiker. Insofern passte das Wort dann wieder ganz gut. Die zielgerade zum eine Woche später verkündeten Lockdown, ein weiterer unbeholfener Begriff für die groteske Idee, ganze Länder vollständig unter Quarantäne zu stellen, illustrieren die folgenden Schlagzeilen der Tagesschau-Redaktion, erschienen in der Woche von Montag, dem 16. März, bis Freitag, dem 20. März. Der DAX stürzt ab, am 16.3. Ausgangssperre in Frankreich, 17.3. Robert-Koch-Institut stuft Gefährdung als hoch ein, 17.3. Keine Ausgangssperre, noch nicht, 18.3. Merkel fordert von Deutschen Disziplin in der Corona-Krise. 18.3. Bundesweite Ausgangssperre rückt näher. 20.3.